bei uns nun wieder Hörspielzeit am Sonntagabend. Herzlich willkommen dazu. Siegfried Lenz, der große Erzähler und Romancier, feiert heute seinen 70. Geburtstag. Der in Ostpreußen gebürtige und in Hamburg lebende Autor zählt zu den Mitbegründern der neuen deutschen Nachkriegsliteratur. Bereits für den damaligen Nordwestdeutschen Rundfunk ist Siegfried Lenz auch als Hörspielautor hervorgetreten. Aus Anlass seines Geburtstages bringen wir heute eines seiner heiteren Hörstücke, Das schönste Fest der Welt, eine Produktion aus dem Jahr 1955. Viel Spaß dabei. Von der Mauer runter, Vincente. Hier können sie uns doch sehen. Ach, wer soll uns sehen? Na, die Arbeiter. Die haben mit ihrem Springbrunnen zu tun. Bleib ruhig liegen. Wir müssen erst überlegen, wie wir zum Haus rüberkommen. Sag mal, weißt du denn überhaupt, ob der Marquis da ist? Ach, der wird schon da sein. Pass auf, Paolo. Ja. Wir gehen hinter den Büschen entlang, dann über den Weg zur Laube und von dort kommen wir zur Terrasse. Gut. Los, komm. Ja. Wenn der Marquis uns erst sieht, dann kann uns keiner von den Lakaien vertreiben. Nee. Also los, komm. Ja, warte doch. Barbie Rolli, wenn der Regen bleibt, sehe ich schwarz. Nach meinen letzten Erkundigungen steht für das Fest nicht zu befürchten, Herr Marquis. Über dem westlichen Atlantik ist ein Hoch gemeldet, das die Neigung verrät, zum Wochenende über der Bucht von Setubal zu erscheinen. Ein Tief über Island bewegt sich ordnungsgemäß auf die Sowjetunion zu. Seine Ausläufer streifen dabei die schottische Küste. Die Lufttemperatur wird höchst... Red doch nicht immer so geschwollen. Das heißt also, das Wetter wird schön. Entschuldige, wenn ich dir zu nahe getreten bin. Der Küche wurden 25 zufriedenstellende Kälber geliefert, 14 Spanferkel und 2000 Krebse. Der Geflügelsalat ist hinreichend verführerisch. Hast du schon im Vorbeigehen reingehauen? Ich pflege ihn nie vor den Gästen zu probieren. Wie lange bist du eigentlich schon in unserem Haus? 25 Jahre, 4 Monate bei Ihrem seligen Herrn Vater und 11 Jahre, 9 Monate bei Ihnen, Herr Marquis. Nach den Landläufchenregeln der Mathematik ergibt das eine Endsumme von 37 Jahren und einem Monat. Dann darfst du ab heute vor den Gästen probieren. Mit der heutigen Morgenpost geruhten die letzten Herrschaften ihre Zusage zu schicken. Es sind die Baron Cockpit, Olaf Maxwell Oppelsheimer, der Herzog von Furley sowie Mrs. Fletcher, Chicago. Alle 912 Einladungen sind damit dankend angenommen und beantwortet. Nur nicht vom Wettergott, Barbie Rolli. Schade, dass er nicht bestechlich ist. Was machen wir, wenn's Kuhfladen regnet? Die Posthörner, auf denen zum Empfang geblasen wird, sind eingetroffen. Desgleichen 60 Paar weiße Strümpfe für die Lakaien. Der Zirkus Anderson will uns gegen Leihgebühr einen Elefanten vermieten, von dem aus der Herr Marquis seine Gäste zu begrüßen wünschten. 2000 Tabletten gegen Magenverstimmung sind gekauft und liegen bereit. Wo liegen sie bereit? Sie werden zu gegebener Zeit auf kleinen Tischen im Park zu finden sein. Die künstlichen Schwäne... Was ist mit den künstlichen Schwänen? Ich stelle anheim, das Jagdgewehr von der Mann zu nehmen. Wenn ich mich recht erinnere, ist es geladen. Wieso? Was ist los? Auf der Terrasse haben sich zwei Männer eingefunden. Sie sehen auf eine Art durchs Fenster, die weder gute Erziehung noch gute Absichten verrät. Wünschen Sie das Jagdgewehr? Du bist wohl nicht gescheit, Barbie Rolli. Ich kenne die Männer. Der eine ist Vincente, mein Schwimmlehrer. Durch welchen Eingang wünschen der Herr Marquis, die Männer eintreten zu sehen? Durch irgendeine Tür, wenn's geht. Vielleicht bemühst du dich höchstpersönlich, die paar Schritte zu tun und ihnen zu öffnen. Darf ich die Herren bitten? Hallo, Vincente. Tag, Paolo. Ja. Kommt näher. Barbie Rolli, bring was zu trinken. Die Herren möchten nichts trinken. Woher willst du das wissen? Bring sofort zwei Martini, aber schnell. Hat recht, Herr Marquis. Wir möchten nichts trinken. Wir gehen sofort wieder. So feierlich? Barbie Rolli, mach nicht immer ein Gesicht, als ob es dich juckt. Du kannst gehen, ich bin soweit zufrieden. Nun, was ist los? Warum kommt ihr über die Terrasse geschlichen? Weil wir nicht gut genug angezogen sind, um von Barbie Rolli bei Ihnen vorgelassen zu werden. Ja. Also, was gibt's, Vincente? Sie wissen, Herr Marquis, dass wir Ihre Freunde sind. Viele im Dorf sind Ihre Freunde. Aber Sie werden es nicht mehr sein, wenn das Fest stattfindet. Nein. Ja, aber warum denn nicht? Die Leute im Dorf sind arm, Herr Marquis. Es hat sich herumgesprochen, dass Sie für dieses einzige Fest über 1 Million Peseten ausgeben wollen. Miguel war in englischer Gefangenschaft und hat dort rechnen gelernt. Er hat ausgerechnet, dass jede Familie im Dorf 600 Peseten bekäme, wenn sie das Geld verteilt. 600 Peseten. Ach. Wer arm ist, rechnet unruhig, Herr Marquis. In der heutigen Zeit sehen viele Leute im Dorf ein solches Fest als Herausforderung an, als Lästerung. Ihr Herr Vater, Ihr Herr Großvater, alle Ihre Vorfahren haben den Leuten im Dorf geholfen, wenn Notzeit war. Sie aber wollen Fest feiern, während die Leute hungern. Sie werden nicht erlauben, dass das Fest stattfindet. Nein, Sie werden es nicht. Die Leute im Dorf, die Leute im Dorf. Und was meint ihr dazu? Wir werden es auch nicht dulden. Nein. So. Ihr auch nicht? Nein, wir auch nicht. Unter Umständen werden wir das Fest mit Gewalt sprengen. Das wollten wir Ihnen vorher sagen, Herr Marquis. Wir sind zu Ihnen gekommen, weil wir Ihre Freunde sind. Ja. Die Wetternachrichten lauten entschieden freundlicher als eure Botschaft. Aber gut. Von mir aus versucht's uns zu stören. Ich habe nichts dagegen. Wenn ihr nicht anders könnt, bitte schlagt das Fest auseinander. Haut dazwischen, wie bei der Thunfischjagd. Ich bin gespannt. Ich freue mich sogar darauf. Wieso freuen? Wir wollten doch eigentlich nur... Könnten Sie denn das Fest nicht absagen, Herr Marquis? So gern sprengen wir es wieder nicht. Wir meinten nur, wenn es gar nicht anders geht. Nein, das geht nicht anders. Absagen kann ich nicht mehr. Aber warum auch? Sprengen ist eine hübsche Idee. Solch eine Idee kann sich nur leisten, wer arm ist. Armut ist ein gutes Argument. Über den Zorn der Armut wird sich niemand aufregen. Zeigt es uns nur. Uns müden Snobs. Nicht wahr? Sie meinen das doch nicht im Ernst, Herr Marquis. Völlig im Ernst. Wir sind doch alte Freunde. Alte Freunde? Eben. Weil wir alte Freunde sind, darum werdet ihr mir den Gefallen tun. Ich glaube, wir müssen jetzt gehen, Paolo. Ja, glaube ich auch. Es tut uns leid, Herr Marquis, aber wenn Sie nicht absagen können... Leider nicht. Meine Gäste sind schon unterwegs. Sie kommen aus Amerika, Australien, Indien, um das Fest nicht zu versäumen. Ich wünsche euch viel Glück. Und wundert euch nicht zu sehr über die Folgen. Was denn für Folgen? Es wird einige Folgen haben, mein lieber Paolo. Ganz natürliche. So wie eben alles seine Folgen hat. Na komm, Paolo. Ja. Es tut uns leid, Herr Marquis. Sie sehen uns wieder. Sehen uns wieder. Barbie Rolli mit Gewehr? Da die beiden freiwillig gegangen sind, kann ich das Jagdgewehr an seinen alten Platz hängen. Ich habe mir erlaubt, es herunterzunehmen. Es hätte Ihnen nicht zustoßen können, Herr Marquis. Der Lauf war während der ganzen Unterhaltung auf die Brust des Mannes gerichtet, der ihn zunächst saß. Gut. Was sagst du, Barbie Rolli? Sie wollen das Fest sprengen. Unter diesen Umständen empfiehlt es sich, hinter ihnen herzuschießen. Es wäre vorbeugende Notwehr. Aber ich kann doch gute alte Freunde nicht erschießen. Ihr Herr Vater hätte gewiss nicht gezögert. Dem fiel nichts anderes ein. Aber ich halte den Griff nach dem Gewehr für das Eingeständnis einer diplomatischen Niederlage. Ich sage dir, Barbie Rolli, Sie werden das Fest nicht sprengen. Darf ich fragen, worauf sich Ihre Gewissheit stützt? Sie können es nicht mehr tun, weil ich Sie dazu ermuntert habe. Wem man Mut macht, Barbie Rolli, den nimmt man den Mut. Ich hoffe, dass diese Art Leute ihren psychologischen Scharfsinn zu schätzen wissen, Herr Marquis. Eine sehr gewagte Aufforderung, das Fest zu sprengen, das weiß ich auch. Aber sie wird Erfolg haben. Herr Marquis, wollen sagen, sie wird hoffentlich keinen haben. Aber ob eine Ernte erfolgreich war, pflegt sich erst herauszustellen, wenn man gedroschen hat. Babirolli, mein Plan ist doch ganz einfach. Stell dir vor, du willst einen Menschen ins Wasser stoßen. Wenn er nun aber zu dir sagt, bitte sehr, und dreht dir den Rücken zu, fällt es dir dann nicht schwerer? Da ich gemeinhin keine Menschen ins Wasser stoße, fehlt mir zu diesem Vergleich die Erfahrung. Ich bin sicher, Sie werden das Fest nicht sprengen. Wenn Sie es doch versuchen sollten, was kann ich jetzt noch dagegen tun? Die Gäste aus allen Ländern sind doch schon unterwegs. Im Auto, zu Schiff, mit dem Flugzeug. Ich kann sie nicht mehr erreichen. Mein liebes Kind, das war wirklich nicht einfach. Haben Sie noch eine Einladung für mich bekommen, Maxwell? Ja oder nein? Ja, ich habe sie bekommen, aber auf dem schwarzen Markt. Kostet $1,200. Was tut man nicht alles, um sie von der Bühne fernzuhalten, liebes Kind? Ich habe etwas Geld. 800 kann ich Ihnen gleich zurückgeben. Den Rest werde ich mir drüben in Europa irgendwie pumpen. Sie sehen mich in der traurigen Lage, das Geld annehmen zu müssen. Und ich sehe mich in der traurigen Lage, mir eine Einladung zu diesem Fest besorgen zu müssen. Meine Mutter wäre bestimmt richtig eingeladen worden. Allerdings, aber vergessen Sie nicht, dass Ihre Mutter bis zum letzten Tag eine berühmte Frau war und eine ebenso berühmte Schauspielerin. Der Gastgeber, der Marquis de Serpa, hat ihretwegen nicht geheiratet. Ich bin sicher, mein liebes Kind, wenn Sie nicht nur den Ehrgeiz, sondern auch das Talent Ihrer Mutter hätten, dann... Ach, was Talent. Das Talent kommt mit dem Ruhm. Als meine Mutter in meinem Alter war, konnte sie auch nicht mehr als ich. Sie hat schließlich auch einmal angefangen. Und warum ist denn meine Mutter so berühmt geworden? Weil sie vieldeutig lächeln und Schmachtfetzen singen konnte. Das ist alles. Und das ist sehr viel, meine liebe Barbara. Wenn Vera, ich meine, wenn Ihre Mutter einen Schmachtfetzen sang, fühlte man sich wie ein Verdurstender. Da war mitten in der Wüste die Zisterne der Verheißung. Wenn Sie singen, Verzeihung, sehe ich nur Luftspiegelung. Ihr Agent ist auch dieser Meinung. Sie haben zu wenig Sündhaftigkeit, mein Kind. Bei Ihnen ist zu viel Gesundheit, zu viel Pampelmusensaft. Danke für das Kompliment, aber davon verstehen Sie nichts. Sie sind ein anderer Jahrgang, Maxwell. Sind Sie mir böse, wenn ich Sie ab heute Väterchen nenne? Oh, wenn es ohne Verpflichtung für mich abgeht, habe ich nichts dagegen. Hier ist Ihre Einlasskarte. Danke. Hier sind Ihre $800. Ich glaube, wir fliegen mit dem Stratokreuzer da drüben. Ich weiß. Barbara, ich glaube, ich bin es Vera, ja. Mama, schuldig, Sie noch einmal zu warnen. Ja, hoffentlich zum letzten Mal. Es ist unvernünftig, dass Sie mit aller Gewalt zu diesem Fest wollen, Barbara. Ich weiß, dass Sie Ihre ganzen Ersparnisse aufs Spiel gesetzt haben. Sie haben sich sogar noch Geld gepumpt. Erlauben Sie, mein Kind, dass ich diese Handlung töricht nenne. Ich rechne und ich rechne richtig. Ich vermute, mit welchen Erwartungen Sie dorthin fahren. Ich bin gespannt, was Sie hinterher machen, wenn der Katzenjammer auftritt. Oh, da können Sie unbesorgt sein. Erst einmal möchte ich dabei sein. Dabei sein ist alles. Und dann werde ich zu Ihnen kommen und Sie werden mir die Hauptrolle in Ihrem nächsten Stück geben, aus lauter Mitleid. Sie werden es doch tun, Väterchen. Damit mein Stück mit Ihnen durchfällt? Zweimal, meine Liebe, habe ich mich dazu überreden lassen. Diesmal beißen Sie auf Granit. Nur zwei Durchfälle können einen Menschen nicht versteinern, Väterchen. Ich mache mir wirklich keine Sorgen, was nach dem Fest kommt. Väterchen wird schon aufpassen. Väterchen wird Sie verheiraten, meine Teuerste. Und Sie werden 6 Kindern das Leben schenken, sie mit Milch und Pampelmusensaft zu Staatsbürgern machen. Dafür wird Väterchen sorgen. Und wenn Sie auf die Hauptrolle in meinem nächsten Stück verzichten, wird Väterchen sogar die Hochzeit bezahlen. Wenn Sie aber darauf bestehen, seine Hauptrollen zu ruinieren, dann hält er die Taschen zu. Überlegen Sie sich das noch, Barbara. Barbara, bitte, Sie müssen mich nun allein lassen. Mrs. Fletcher, Mrs. Fletcher ist im Anmarsch. Sie gibt den Vorschuss für mein Stück. Sie wissen doch, was das heißt. Sie wäre finanziell beunruhigt, wenn Sie uns zusammen sehen. Also bis später, mein Kind. Krieg ich die Hauptrolle? Nein, nein. Ich warne Sie, Väterchen. Also, wenn Sie mich nicht allein lassen, Barbara, kommt es erst gar nicht zur Aufführung. Nun gehen Sie doch bitte schon vor zum Flugzeug. Naja, soll ich Ihnen einen Platz reservieren? Nein, nein, ist nicht nötig. Dankeschön. Hallo, Maxwell, hier bin ich. Ah, guten Tag, meine Gnädigste. Wie befinden wir uns? Danke, mein lieber Maxwell. Die Season hat mich etwas überanstrengt. Oh. Leute mit unseren gesellschaftlichen Verpflichtungen müssen schon fliegen, um mal zu schlafen. Ja. Bitte einsteigen zum Flug nach Lissabon. Bitte einsteigen zum Flug nach Lissabon. Ja, wovon sprachen wir doch eben? Von der Langeweile. Ach, ich hoffe, dass wenigstens dieses Fest nicht langweilig wird. Ach nein, das ist kaum zu befürchten. Dafür ist die Zeit zu ernst. Die schönsten Feste werden unter dem Schafott gefeiert. Sehr originell. Ja. Ich habe vor nichts mehr Respekt als vor der Langeweile. Ja. Oh, übrigens nehme ich an, dass auch der Herzog von Furley kommen wird. Ach so. Ich bin sehr gespannt. Ob ein Fisch anbeißt? Nein, wie das Fest bei diesem Sherpa wird. Welche Anmaßung bekannt zu geben, es wäre das schönste Fest der Welt sein. Die Idee könnte von dir sein. Ist von mir. Er hat sie mir nur entwendet. Ein missratener Mann. Du willst doch nicht etwa hinfahren, zumal er dein Feind ist. Gerade weil er mein Feind ist, werde ich es tun. Gute Freunde sind uninteressant, man braucht sie nicht zu besuchen. Bei seinen Feinden hingegen muss man sich ab und zu sehen lassen. Das ist man ihnen schuldig. Und der Höflichkeit. Außerdem kann so ein Fest misslingen. Da muss man dabei gewesen sein. Als Herzog von Furley kannst du dir das eigentlich nicht leisten. Du hast Nebengründe, wie ich dich kenne. Ich gehe wohl kaum in die Irre, wenn ich annehme, dass hinter deiner Reiselust eine Leidenschaft steckt, wie? Wer Leidenschaft zeigt, meine Liebe ist ein Tor oder ein Grobian. Es wäre fatal, wenn man mir das nachsagte. Die Fische wollen ja ohnehin nicht anbeißen, also fahre ich. Warum hängst du eigentlich die Angel ins Wasser? Du würdest doch nicht etwa einen armen Fisch töten, falls du einen fängst. Ich werde keinen fangen, meine Liebe. Das ist so sicher wie der 15. Autounfall deines Freundes Pemsky. Ist er übrigens von seinem 14. wiederhergestellt? Er ist es. Dein Entschluss, die Einladung anzunehmen, ist also unwiderruflich? Er steht fest. Die einzige Sorge, die ich habe, ist, dass du dich in meiner Abwesenheit langweilen könntest. Deine Rücksicht ist ohne Beispiel. Wenn deine Vorfahren auch so rücksichtsvoll gewesen wären, hätten sie kaum ein Dorf erobert. Ich habe für den Ausgleich gesorgt, indem ich ganze Länder durch Rücksichtnahme verlor. Ich denke, das hebt sich auf und du lässt meine Vorfahren besser aus dem Spiel. Aber wenn nun ein großer Fisch anbisse, ein Delfin beispielsweise oder ein Tintenfisch, fühlst du dich stark genug, es mit einem Tintenfisch aufzunehmen? Wenn der Tintenfisch Pemsky heißt, durchaus. Ich gehe wahrscheinlich ebenso wenig in die Irre, wenn ich annehme, dass du seinetwegen hier bleibst. Immerhin weißt du mich bei ihm gut aufgehoben. Von dir weiß ich indes nicht, wem du auf diesem Fest zur Seite gehen wirst. Wahrscheinlich wirst du aber deiner Gewohnheit treu bleiben. Du meinst Mrs. Fletcher? Sehr taktvoll, meine Liebe, den Namen zu umschreiben, aber du hast recht. Die Damen, die aus den Staaten kommen, haben einiges für sich. Sie betrachten die Liebe als eine Art höherer Chemie. Da ich nie eine große Leuchte in Chemie war, versuche ich es jetzt ein wenig nachzuholen. Vielleicht wird man dir eines Tages einen Lehrstuhl anbieten. Ich zöge andere Möbel vor. Gib du inzwischen Acht auf Pemskys Autos. Sie sehen so sargähnlich aus. Das ist sehr reizend von dir. Von seinen 14 Autounfällen habe ich nur 6 miterlebt. Wenn es dir recht ist, werde ich nach dem 10., an dem du teilnimmst, ein Bankett geben. Wäre ein origineller Anlass, was meinst du? Ich glaube schon, man würde darüber reden. Nun, Barbirolli, wo ist denn dieser blöde Elefant? Der Herr Marquis, das Tier wartet an einem Baum und beschäftigt sich eingehend mit den Magnolien. Nach der Menge zu urteilen, die es bereits gefressen hat, scheint es im Zirkus nicht allzu gut gefüttert zu werden. Die Hauptsache, er rennt nicht weg. Die Gäste sind ausnahmslos kostümiert auf den 3 Terrassen versammelt. Ihre augenblickliche Stimmung wäre als träge Erwartung zu bezeichnen. Zu bemerken ist noch, dass sich ihre Zahl genau um 800 vergrößert hat. Alle haben Einladungen. Wunderbar! Das sind die Karten vom Schwarzen Markt. Ich sehe, es steht alles zum Besten. Wie findest du mich als Maharaja, Barbirolli? Auf der Terrasse stehen 126 Herren im Kostüm eines Maharajas. Sie heben sich in keiner Weise von ihnen ab, Herr Marquis. So. Gibt es sonst noch etwas Neues? Die Kapellen haben ihre Positionen bezogen und sind spielbereit. Bei einem der künstlichen Schwäne für das Ballett steht zu befürchten, dass der Motor nicht anspringt. Falls er sich nicht bewegt, könnte der Schwan von den anderen gerammt werden. Man soll diesen Schwan vorher versenken und jetzt geleite mich zu dem Elefanten und gib mir die Leuchtpistole. Ich muss die Gäste begrüßen. Herab, möchte ich den Versuch machen, die Bedeutung dieser außerordentlichen Veranstaltung zu würdigen. Die Crème der Welt hat sich maskiert um sich ins rechte Licht zu setzen und um sich schließlich zu demaskieren. Wenn die bengalischen Kugeln steigen, werden sie in ihrem Licht Wahrheit entdecken. Vincente, die schießen Leuchtkugeln. Ich muss vom Baum runter. Bist du da oben schon fertig? Nee, aber die könnten mich doch sehen. Erst muss der Lautsprecher fest sein. Hast du genug Haken? Nee, aber an einem hängt er schon fest genug. Beeil dich, Paolo, und dreh den Lautsprecher mit dem Loch zum Park. Ach, das weiß ich doch alleine. Ich weiß, dass ich dieses Ansinnen nicht jedermann stellen kann. Dass man schon eine Persönlichkeit sein muss, um eine andere zu wehren. Und so gibt es keine größere Ehre für mich, als ihr Erscheinen, ihre Gegenwart. Wie sollte es möglich sein, mit so erlauchten Gästen etwas anderes zu feiern, als das schönste Fest der Welt? Der hängt jetzt fest. Hast du das Kabel? Alles klar. Achtung, Achtung, ich komme runter. Wir müssen noch mal zum Springbrunnen. Wieso? Ich habe zwei Zündpatronen unter die wasserspeienden Frösche gelegt. Da ist alles in Ordnung. Ein Druck auf den Knopf genügt. Wir müssen trotzdem noch mal nachsehen. Wer ist hier eigentlich der Fachmann? Du oder ich? Wenn ich dir sage, ein Druck auf den Knopf genügt, dann genügt ein Pass auf. Da kommen zwei Gäste. Kein Wort sagen, auch wenn du angesprochen wirst. Wir tun so, als ob wir dazugehören. Komm, und lächeln, Paolo, lächeln. Steck die Zange in die Tasche. Zeig nicht so die Zähne. Ich zeige, was ich will. Psst, doch. Schauen Sie doch nur, lieber Herzog. Die beiden Herren dort sind barfuß. Oh, welch eine gute Idee. Ich wünschte, ich könnte auch barfuß gehen, aber ich muss diese albernen Einlagen tragen. Tragen Sie auch Einlagen, Herzog? Ich trug sie in meiner Jugend. Kork oder Gummi? Kork. Kennen Sie die Herren? Ich glaube, der eine ist tatsächlich Fürst Sombrinski. Ich lernte ihn in Neapel kennen. Reizend, nur spricht er sehr viel. Guten Abend, mein Fürst. Oh, welch ein gesundes Kostüm. Meine Herren, ich erlaube mir, Sie zu beglückwünschen. Paolo, kein Wort. Warum denn? Das ist eine wirkliche Überraschung. Ihr Kostüm ist täuschend echt. Komm, Paolo, los. Warum denn? Hallo, Fürst Sombrinski. Kennen Sie mich nicht mehr? Weg sind Sie. Originell uns einfach stehen zu lassen. Das Benehmen gehört wohl zur Maske. Wir steuern dort hinten auf die Tanzfläche zu. Nein, welch ein reizender Einfall vom Fürsten, dieses Kostüm. Und welche Selbstüberwindung muss es ihn kosten, zu schweigen, wo er sonst so geschwätzig ist. Du, Vincente, an der Terrasse steht dieser Babirolli. Vincente, vor dem müssen wir uns am meisten in Acht nehmen. Immer ruhig bleiben, dann passiert nichts. Pass auf, bleib stehen. Die Sprengpatronen stecken unter den beiden äußeren Brunnenfröschen am Hinterschenkel. Hey, wo guckst du denn hin? Am Hinterschenkel, sagte ich. Sieh mal das Mädchen da mit den Burschen, wie die tanzen. Das kann uns doch egal sein. Ach, der Kerl hat Arme wie ein Krake. Krake? Hält sie fest wie mit Saugnäpfen. Hast du gesehen? Was? Eben hat er ihr die Kette geklaut. Herr Krake? Jetzt hören Sie auf. Sie gehen von der Tanzfläche runter, hast du einen Lump. Bleib doch hier, Vincente. Bist du wahnsinnig? Du verrätst ja alles. Oje, oje, oje. War das schön. Ja? Ja, der Elefantentrott ist extra für dieses Fest komponiert worden. So. Und sie tanzen wirklich wunderbar. Das liegt wohl ausschließlich an der Partnerin. Danke. Cockpit, mein Name. Baron. Sie sind Europäer, nicht wahr? Wir stammen direkt von Ludwig dem Kind. Ja, sie sind aber schon hübsch erwachsen. Ja, natürlich. Diese Nacht ist wie geschaffen zur Freude. Ja, aber bitte nicht an meinem Hals, da bin ich kitzlig. Ja, das sind Sie. Der Marquis ist ein reizender Gastgeber, nicht wahr? Ja, er war ein guter Freund meiner Mutter, wissen Sie. Ihretwegen hat er sogar nicht geheiratet. Ach so, natürlich. Wenn man die Tochter sieht, kann man ihm das nachfüllen. Oh, danke. Bitte? Sie da. Hey. Ja, Sie meine ich. Was erlauben Sie sich denn? Was fällt Ihnen ein? Du bist ganz still, Mädchen. Nehmen Sie Ihre Polypenarme von der Dame. Könnte Ihnen so passen, hier im Dunkeln zu verschwinden. Ich rufe um Hilfe. Aber nein, nein, nicht doch. Das ist nicht nötig. Ich werde mit dem Herrn schon fertig. Aber nicht hier, wenn ich bitten darf. Mitten unter den Menschen. Na, dann vielleicht dort drüben. Hinter der Hecke. Alles los, komm schon. Bitte. Na, dann geben Sie der Dame mal sofort die Kette zurück, die Sie ja eben geklaut haben. Sonst wische ich Ihnen eine. Bitte? Wenn Sie darauf bestehen? Ganz billige Imitation. Ja, aber das... Das ist gar nicht meine Kette. Na bitte, da hören Sie's. Und wenn Sie jetzt keinen Frieden geben, dann hole ich einige Lakaien. Aber wo ist denn wirklich meine Kette geblieben, Baron? Sie verleumden mich. Ich fordere diskret Genugtuung. Ja, die können Sie gleich hier haben. Linker Aufwärtshaken. Genau auf den Punkt. Prima. Da ist gar nichts mehr zu machen. Sind Sie Boxer? Vincente, wenn jetzt der Papirolli kommt, los weg hier! Muss er erst seine Taschen nachsehen. Sie gehören wohl zum Freundeskreis des Marquis. Sorgen Sie hier für Ordnung? Nur aus Sport. Mhm. Hier, sehen Sie Ihre Kette. Oh, danke. Bitte? Dieser Baron stiehlt also. Naja, gewiss nur so aus Sport. Ich habe Freunde, die stehlen leidenschaftlich gerne silberne Aschenbecher, so als Andenken. Nee, der kommt mir bekannt vor. Ich glaube, mit dem habe ich schon mal gesessen. Gesessen ist gut. Ihr Freund hat wirklich Humor. Gesessen. Hören Sie mal, wenn Sie über meine Leidenszeit lachen, junge Dame, da will ich Ihnen mal was sagen. Ich habe in Sing Sing die elektrischen Stühle repariert. Oh nein, sind Sie köstlich, mein Lieber. Wo spielen Sie? Was heißt hier spielen? Ihr Theater oder Film. Ich würde gerne mal mit Ihnen zusammen auftreten lassen. Sind Sie komisch? Ist das ein aufregender Abend. Ich danke Ihnen, Herr... Bitte, wie heißen Sie eigentlich? Vincente. Schöner Name. Ich heiße Barbara. Wollen Sie mir bitte die Kette um den Hals legen? Ich kann das allein nicht so gut. Gern. Ja, hier oben, da ist so ein Sicherheitsschloss. Sie haben schönes Haar. Barbara. Ich weiß, daran gewöhnt man sich. Ich würde mich nicht daran gewöhnen. Mich regt das auf. Oh, ich glaube, mir ist so ein bisschen schwindelig. Darf ich meinen Kopf einen Augenblick an Ihre Brust legen? Hm. Sie sind so echt tätowiert. Erst will sie mit mir spielen, dann spielt sie mit dir. Paolo, kümmer du dich um den Leichnam da. Bring ihn fort und leg ihn irgendwo ab. Ja, bring ihn fort. Du hast gut reden. Und wenn uns Papirolli sieht, was soll ich dann sagen? Na, dass er besoffen ist und dass du ihn stützen musst. Na, die Sprengung fängt gut an. Komm, mein Adler. Aufwärts! Ja, bitte, geh, Fräulein, meinen kleinen Schwächeanfall zu entschuldigen. Kleptomanie, schon in der dritten Generation. Na, Gott sei Dank, er ist nicht tot. Mensch, red nicht. Komm, Adler, komm. Mildernde Umstände, wie? Haben wir die nötig? Wir? Ja, Sie und ich. Es ist ja noch gar nichts passiert. Ja, aber es könnte vielleicht. Der Herr Paolo. Ich stelle dir anheim, das Fest unauffällig zu verlassen. Andernfalls müsste ich zu Maßnahmen greifen. Na, nun reg dich mal bloß nicht auf, Papirolli. Arm in Arm mit dem Herrn Baron Cockpit durch den Park zu wandeln, das ziemt sich für deinesgleichen auch dann nicht, wenn der Herr Baron geruhen, unwohl zu sein und der Stützung zu bedürfen. Ich wollte ihn ja bloß irgendwo flachlegen. Dieses Haus ist mit geschulter Dienerschaft in genügender Zahl versehen. Du kannst gehen. Und wenn du es nicht allein kannst, hinter mir stehen drei Lakaien. Es steht zu fürchten, dass deine Rippen mit ihren Fäusten Bekanntschaft machen. Eher liegst du da im Teich, Papirolli. Weh dir, wenn mich einer anfasst. Drohungen solch niedrer Art, die können mich höchstens veranlassen, dir den Rücken zuzudrehen. Bitte, Ich fürchte mich nicht. Ich wende mich ab und erwarte den Stoß. Nicht wahr? Darauf bist du nicht gefasst. Du kannst es nicht mehr tun, weil ich dich dazu ermuntere. Indem ich dir Mut mache, nehme ich dir den Mut. Tja, Paolo, du siehst... Ja, wo ist denn Paolo? Paolo! Paolo! Nun, Herzog, ich kenne Ihr Faible für mich, aber ich kenne auch Ihr Alter. Es gibt Erfahrungen, die im Ernstfall verjüngen, meine Liebe. Oh, Sie sind amüsant, Herzog. Ich glaube, ich langweile mich nicht. Sie wissen, ich schätze mich glücklich, Ihnen wo auch immer zu Diensten zu sein. Schauen Sie nur, der Fürst Sombrinski. Er bricht sich Bahn. Zu mir, der Ausreißer. Ich habe gar keine Zeit. Jetzt lasse ich Sie aber nicht mehr los, Fürst Sombrinski. Sehen Sie, Herzog, den Wildfang? Ganz außer Atem, mein Lieber. Aber so reden Sie doch endlich. Oder spielen Sie heute Abend einen stummen Landstreicher? Madame, verzeihen Sie gütigst, aber im Hinblick auf diesen Herrn halte ich es für unumgänglich, Sie darauf hinzuweisen, dass es Nacht ist. Guter Gott, haben Sie den engagiert, Fürst? In Anbetracht der Lichtverhältnisse erliegt man zum Leicht einer Sinnestäuschung. Herzog, verstehen Sie die Domestiken hier? Ich nicht. Fürst, Sie haben sich gar nicht verändert seit Neapel. Oh, wie lange ist das eigentlich her? 4 Jahre. Ach, ich wünschte, es wäre damals. Oh, da kommen die Diener mit den Platten. Oh, bitte, Fürst, Krebse und Geflügelsalat. Hab tüchtigen Kohldampf. Sie sind aber heute originell. Mit den Fingern greift er zu. Oh, Kelly D. Und Stimme und Benehmen völlig dem Kostüm angeglichen. Das nenne ich eine vollkommene Verwandlung. Eine vollkommene Verwechslung, gnädige Frau. Herzog, seien Sie doch so lieb und nehmen Sie sich dieses Domestiken an, der mir immer ins Wort fällt, ja? Der Fürst ist heute so rührend hilflos, deshalb werde ich mich um ihn kümmern. Ihr Wunsch ist mir leider Befehl. Kommen Sie, los, Mann. Erlaubt werden gestatten, dass ich erkläre, ich bin Babirolli, der Diener des Herrn Marquis. Oh, mein Bester, jetzt ist das Publikum weg. Du kannst dich ungezwungen benehmen. Oh, gib mir von der getrüffelten Pastete, ja, aber nicht zu viel. Die Pastete ist ja alles Fisselkram. Ich halte mich lieber an Spanferkel. Oh. Möchtest du nicht auch Ferkel? Da hat man, was man hat. Gott, bist du originell, ordinär heute Nacht. Darf ich dir ein Besteck geben? Nee, behalt mal, mit den Pfoten geht's besser. Oh Gott, ist das reizend. Mit den Pfoten geht's besser. Du, deine Arme sind noch kräftiger geworden. Spielst du immer noch so viel Tennis? Nee, ich ruder nur 10 Stunden am Tag. Welche Energie! Hab ich. Was ich will, krieg ich. Prost! Prost! Was du willst, kriegst du, mein Lieber. Dein Trinkspruch klingt wirklich verheißungsvoll. Barbirolli, was willst du schon wieder mit dem Gewehr? Lass es doch endlich hängen. Herr Marquis, wenn ich mir eine Bemerkung erlauben durfte, ich beabsichtige es lediglich zu einem natürlichen Zweck zu benutzen. Red doch nicht immer so geschraubt. Was ist denn schon wieder los? Herr Marquis, Sie haben Ihre beiden alten Freunde aufgefordert, das Fest zu stören. Sie glaubten, ihnen den Mut zu nehmen, indem sie ihnen Mut machten. Nun sind die beiden im Park, barfuß und so, wie sie gemeinhin im Dorf herumlaufen. Halten Sie sich versteckt? Wenn Sie sich versteckt hielten, wäre es ein leichtes gewesen, Ihre habhaft zu werden und Sie unbemerkt über die Mauer zu werfen. Aber unter den gegebenen Umständen ist es unmöglich. Mit dem einen beliebt eine Dame Wange an Wange zu kosen, der andere lässt sich ungeheuerlicherweise als Fürst titulieren und sättigt sich am Hauptbuffet auf eine Art, dass einige Gäste das Fest mit einem leeren Magen verlassen dürfen. Was ist zu tun? Während des Lärms, der das Feuerwerk aller Voraussicht nach begleiten wird, böte sich die letzte Gelegenheit, die beiden Fremdkörper ihren Damen diskret wegzuschießen. Ich stelle an. Barbie Rolli. Sei froh, dass die beiden sich zeigen. Und dass sie essen und tanzen, ist ein gutes Zeichen. Mit vollem Bauch macht man keine Revolutionen. Ich bitte zu bedenken, dass das Volumen dieser Bäuche besonders groß ist. Es ist schwer abzusehen, ob bei diesen beiden jener Sättigungsgrad, der revolutionäre Absichten mildern könnte, nicht zu spät eintritt. Ich weiß, du bist eine treue Haut, Barbie Rolli, aber du wirst sehen, je mehr sich die beiden hier zu Hause fühlen, desto geringer wird die Gefahr, dass sie etwas anstiften. Sehr wohl, Herr Marquis. So hänge ich denn das Jagdgewehr auf Ihr Geheiß an seinem Platz zurück. Dessen ungeachtet werde ich mir erlauben, Vorsichtsmaßnahmen im Verborgenen zu treffen. Ach gut, Barbie Rolli, triff. Aber triff nicht mehr als Maßnahmen. Hörst du? Sehr wohl, Herr Marquis. Ich werde zu gegebener Zeit Gebühren zu berichten wissen. Darf man sich ein wenig in deinen Thronsaal zurückziehen? Bitte. Ich sehe, man amüsiert sich. Das genügt mir vorerst. Dein Fest konnte auch nicht misslingen, mein Lieber. Dafür sind die Zeiten zu ernst. Wir feiern unseren Untergang, alle, die wir hier sind. Alle amüsieren sich auf Kosten der Katastrophe. Bis auf zwei. Du meinst... Die beiden, die das Fest sprengen wollen. Genau genommen haben sie das Fest schon gesprengt. Wieso? Es tanzt doch alles. Dadurch, dass sie da sind. Sie gehören zu denen, die nach uns feiern werden. Unser Abend wird ihr Morgen sein. Was sich dort draußen im Park tut, mein Freund... hat die reizvolle Eigenart, Totenschmaus und Geburtstagsfeier in einem zu sein. Prost. Wir wollen abwarten. Ich habe immerhin einiges vorbeugend getan. Dann könntest du auch für mich noch etwas tun. Weißt du, wer alles hier ist? Barbie Rolli wird es wissen. Es sind ja beinahe 2000 hier. Hast du was mitgebracht? Du wirst staunen. Barbara ist da. Barbara? Ja. Ich wollte dich bitten, sie ein paar Tage an die Kette zu legen. Aber damit sie nicht die Hauptrolle in deinem Stück bekommt. So ist es. Ich weiß genau, dass ich sie ihr geben würde. Neuerdings nennt sie mich Väterchen. Das klingt so, dass ich nicht widerstehen könnte. Ja, ich sehe ein, dass dich solch ein Wort widerstandslos macht. Aber in diesem Fall betrifft es mich mehr als dich. Weiß sie etwas? Und woher soll sie es wissen? Und wenn sie eines Tages auch zu mir Väterchen sagen? Ehre, wem Ehre gebührt. Könnte doch sein, wenn ich sie längere Zeit hier behalte. Vielleicht weckt sie neue Gefühle in dir. Bevor du zynisch wirst, möchte ich dich fragen, wo sie steckt. Sie wird im Park sein und versuchen, Karriere zu machen. Sie rechnet offenbar damit, dass solch ein Fest das Talent ersetzt. Komm hier ans Fenster. Wer? Siehst du das Mädchen? Nein, dein Springbrunnen nimmt mir leider die Sicht. Aber ich finde ihn sehr apart. 16 kalbsgroße Frösche, die mit einem Wasserstrahl auf den Leib einer Chinesin zielen. Dein Geschmack wird immer raffinierter. Sind die Frösche aus Gips? Aus Zement. Mhm. Das solltest du sehen. Aber ich habe sie nicht meinetwegen aufgestellt, sondern wegen der Leute. Der Earl von Plumsbury will das in seinem Garten nachahmen. Seine Frösche sollen sogar noch etwas größer sein. Erstaunlich. Wirklich. Wenn das Beispiel noch mehr Schule macht, wird auch das jüngste Gericht vor Gipsfröschen tagen. Zement. Wo ist sie denn? Ich sehe, sie tanzt. Welche? Die kleine Dicke? Hättest du mehr väterliche Erfahrung, dann müsste dir dein Instinkt sagen, dass Barbara nicht klein und dick sein kann. Der Pampelmusensaft, mein Lieber, hat sie in die Länge getrieben. Da, die Blonde mit der engen Taille ist es. Ich glaube, das Mädchen ist schon auf dem besten Wege, Karriere zu machen. Schau nur, wie die beiden tanzen. Ein hübscher Junge, ihr Tänzer. Sag mal, der ist doch barfuß, nicht wahr? Oder irre ich mich? Und dem meinst du, soll ich sie jetzt ausspannen? Das ist völlig unmöglich. Es ist anzunehmen, dass er sich rasch trösten wird. Er tanzt gut. Er hat, soweit ich erkennen kann, eine ordentlich behaarte Brust und kräftige Arme. Wird nicht lange suchen müssen. Entschuldige, Maxwell, aber das geht auf keinen Fall. Weißt du, wer der Bursche ist? Das ist einer von den beiden, die das Fest sprengen wollen. Vincente, mein Schwimmlehrer. Man sieht ihm beim besten Willen nicht an, was er vorhat. Wenn ich ihm das Mädchen weghole, langweilt er sich. Und wer sich langweilt, Maxwell? Der sehnt sich nach Kurzweil, ich weiß. Ein hübscher Schläger, dieser Vincente. Der alte Barbie Rolli hat mich wirklich etwas ängstlich gemacht. Offenbar warten sie tatsächlich auf eine Chance. Jeder wartet auf seine Chance, mein Lieber. Das kannst du ihnen nicht übernehmen. Also, dann komm. Lassen wir ihr die Hauptrolle und mir den Reinfall. Was hast du jetzt vor? Ich suche mir eine Ecke, in der ich über meine Schwäche nachdenken kann. Lass mich los, altes Mädchen. Ich muss jetzt weg. Ich habe jetzt keine Zeit mehr. Was jetzt, wo wir uns endlich wiedergefunden haben? Komm, sei doch nicht so nervös, mein Fürst. Ich bin nicht nervös. Ich bin nur entschlossen. Jetzt wird gesprengt. Du hast ein klein wenig zu viel getrunken, mein Fürst. Aber ich finde, das macht dich noch spannender. Ich habe nicht zu viel getrunken, sondern zu wenig gegessen. Hallo. Und deswegen muss ich jetzt weg, sonst verwechsel ich die Schaltung, verstehst du? Und dann werde ich böse auf mich. Ah, okay, lieber, ich werde dich trösten. Erst sprengen, dann trösten. Ich muss jetzt weg. Mein Gott, was ist denn das heute? Ach, Herzog. Herzog, Sie kommen wie gerufen. Der Fürst wird partout irgendetwas sprengen. Ach, seien Sie doch nicht so grässlich temperamentlos. Halten Sie ihn doch fest. Er hat getrunken, darum ist er so wild. Ich habe auch getrunken, darum bin ich so sanft. Nicht mal von Alkohol ist mehr Verlass. Die einen macht er zu Tauben, die anderen zu Tigern. Wenn Sie wollen, brüll ich mal. Ache! Gurn! Gurn wäre mir bedeutend lieber. Mein Trommelfell hat bei der letzten Tigerjagd ziemlich gelitten. Herzog, warum haben Sie den Fürsten nicht festgehalten? Wen? Mein Gott, den Fürsten Sombrinski. Den Fürsten hält niemand, meine Liebe. Der ist seit 2 Jahren untergetaucht. Ach, aus euch Männern soll einer klug werden. Wie reden Sie denn bloß alle? Der Fürst Sombrinski muss Furchtbares erlebt haben. Früher sprach er nur vom Angeln. Mit Grund. Dabei ist er ja auch weggeblieben. Ach, geben Sie. Und jetzt spricht er nur von Elektrotechnik. Er redet elektrisch. Er scherzt elektrisch. Und wenn er tanzt, schaltet er an einem herum. Es geht einem durch und durch. Und einen Humor hat er entwickelt. Ganz eigenartig. Wie finden Sie das? Echt finde ich das. Was? Ja, er hat ausgesprochen technischen Charme. Das verrät ihn. Wie meinen Sie das? Der echte Fürst, meine Teuerste, ist vor 2 Jahren ertrunken. Sie sind ja eifersüchtig, Herzog, ertrunken. Woher wollen Sie das wissen? Ich habe es in der Zeitung gelesen. Und das glauben Sie? Wenn es eine gewöhnliche Zeitung gewesen wäre, hätte ich selbstverständlich nichts drauf gegeben. Aber es stand im Fachblatt für Sportangler. So. Und wie soll er gestorben sein? Der Fisch biss an. Der Fürst hatte sich die Schnur um den Bauch gewickelt. Beide zogen. Beide hatten kein Mitleid miteinander. Der Fisch war stärker, der Fürst wurde geangelt. Er war mir zeitweise im Wege, aber starb als ein echter Angler. Ich hege keinerlei Groll mehr gegen ihn. Sie haben heute einen ausgesprochen feuchten Humor, Herzog. Aber mein Fürst hier, wer sollte denn dieser Mann gewesen sein? Wie? Ich weiß nicht genau. Vermutlich ein Domestike des Marquis de Serpa, der die elektrischen Anlagen im Park überwacht. Ich könnte schwören, dass es der Fürst war. Er kann mich doch nicht so getäuscht haben. Er hat sie auch nicht getäuscht, liebste Emily. Sie haben sich getäuscht. Und dieser Mensch hat mich. Was bitte? Gott sei Dank nur auf die Stirn. Gott sei Dank. Vergessen Sie den Zwischenfall, meine Liebe. Ich stehe ja ganz zu Ihrer Verfügung. Dagegen habe ich nichts, lieber Herzog, obwohl Langeweile schwer zu ertragen ist. Allerdings, wenn ich mich aufrege, spüre ich immer, wie meine Korkeinlagen drücken. Liebste Emily, damals, als ich Ihnen nahe sein durfte, da riet ich Ihnen schon, es mal mit Schaumgummi zu versuchen. Ich habe Einlagen aus Schaumgummi inzwischen auf der Tigerjagd getragen. Und ich muss Ihnen bekennen, in aufregenden Situationen haben Sie sich vorzüglich bewährt. Schaumgummi? Magst du nicht mehr tanzen? Nein. Dann musst du wirklich morgen schon wieder nach Amerika zurückfliegen? Ja, ich habe doch eine Flugkarte. Ah. Ich dachte, das sagst du nur so. Nein, nein. Es ist schön hier. Du, sag mal, sprichst du nicht mehr mit mir? Naja, Ich kann ja doch nichts für dich tun. Das Dorf da drüben, da hinter der Bucht. Bist du da zu Hause? Ja, da bin ich geboren. Mhm. Siehst du an der kleinen Mole? Da spielen Delfine. Bist du sentimental? Ich? Weil ich das von den Delfinen sagte? Ich bin sentimental. Ich finde spielende Delfine schön. Was ist denn daran schön? Dass du es sagst. Ich glaube, ich werde noch hierbleiben. Hm? Ich werde noch hierbleiben. Ich spüre, dass das gut ist für mich. Barbara. Nein, nein, nein. Küss mich nicht. Jetzt nicht. Freust du dich? Genau wie du. Kann man im Dorf wohnen? Natürlich wohnst du bei uns. Es ist nur noch mein Vater da. Er ist schon ziemlich alt, aber er ist immer noch Leuchtturmwärter. Früher war ein berühmter Koch vor 40 Jahren und da konnte so allerhand. Mädchen, schöne Mädchen, die regten ihn zum Kochen an. Ich glaube, wenn er dich sieht, er kommt nicht mehr vom Kochtopf weg. So, dann kommt er nicht mehr vom Kochtopf weg. Jetzt darfst du mich küssen. Wir können zusammen schwimmen, weißt du? Jeden Morgen. Wenn du willst, auch nachts. Kannst du auch Schmetterlingstief? Na, natürlich, als Schwimmlehrer kann ich fast alles. Würdest du mir das beibringen? Ach, sicher. Was siehst du mich so an? Mach mal die Augen zu. Achtung, ja? Achtung! Es ist soweit! Ja? Hört alle mal her! Was? Ihr denkt wohl, ihr könnt so weiterfeiern! Das ist Paolo! Dein Freund von vorhin? Was hast du denn? In 14,5 Minuten ist es soweit. Dies ist die vorletzte Warnung. Ich komme wieder. Der ist ja betrunken. Das gibt ein Unglück. Aber lass die Leuchtfontäne allein machen. Ach, was Leuchtfontäne, wenn es nur das wäre. Und der Lautsprecher steht ganz am anderen Ende des Parks. Ich muss da unbedingt hin. Aber Vincente, warte doch. Lässt mich einfach stehen. Verdammter Kerl. Lass das Fenster offen, Barbie Rolli, sprich weiter. Den Musikern der Kapelle 2, nicht die Sie jetzt hören, habe ich Zulage versprochen, wenn Sie auf dem Podium neben der Leuchtfontäne ausharren. Sie haben die Zulage angenommen und harren aus, Herr Marquis. Aber warum spielen Sie denn jetzt nicht? Die Musiker haben beschlossen, jetzt erst die halbstündige Pause einzulegen, um was zu essen. Die Pause steht Ihnen tatsächlich zu. Aha, dann ist für Sie ja alles in Ordnung. Habt ihr den Park durchsucht? Sehr wohl, Herr Marquis. Von der Geheimpolizei sind bisher 23 verdächtige Individuen unauffällig festgenommen und durchsucht worden. 21 waren Geheimpolizisten und Privatdetektive der Gäste. Und die beiden letzten, wer war das? Der eine war der Fürst Primasch der Cincinnati-Sekte. Er wollte den Beginn der neuen Weltordnung verkünden. Ja, doch schneller. Der andere, ein Gewerkschaftsvertreter, war erschienen, um gegen das Auftreten des Räuberballetts im Orangenhain Einspruch zu erheben. Das Räuberballett ist mit den Beiträgen im Rückstand, wenn man seinen Angaben Glauben schenkt. Barbie Rolli, wo steht der Lautsprecher? Drei Einsatzgruppen mit insgesamt 29 Lakaien suchten die Eichbäume am Westufer ab. Aus ihnen kam die Stimme. Und der Erfolg? Einer der Lakaien ist bereits abgestürzt und hat sich den linken Fußknöchel, sei es verstaucht, sei es gebrochen. So, Schluss mit dem Unfug. Habt ihr den Brunnen durchsucht, ob da Bomben liegen? Ein solches Gedränge, wir kamen nicht heran. Also dann andersherum. In 5 Minuten will ich Vincente und Paolo hier haben. Lebend oder... Nein, natürlich lebend. In 5 Minuten. Sonst fliegst du. Gewiss. Es gehört zu meinen Aufgaben, das Schicksal des Herrn Marquis zu teilen. Sollte also gesprengt werden, so wird man mich in angemessener Höhe etwas unter ihnen durch die Luft fliegen sehen. Schon gut, schon gut. Darf ich mir die Bemerkung gestatten, dass der Herr Marquis, wenn ihn nach der Gegenwart der beiden Individuen so dringend verlangte, nur rechtzeitig den Wunsch hätten zu äußern brauchen? So hör schon auf, mach, dass du fortkommst. Sehr wohl. Entschuldige, Maxwell. Dieser Mensch hat schlechterdings zu viel Haltung. Ich wundere mich, dass du erst so spät Wirkung zeigst. Meinst du wirklich, es könnte was werden? Deine Gäste halten das nur für einen guten Scherz. Wenn mich nicht alles täuscht, wird eines Tages unsere gute Erde so untergehen. Die Warnung, die von oben herabkommt, wird vor Lachen und Beifallsklatschen nicht zu hören sein. Man wird die Katastrophe wie einen Scherz begrüßen. Noch 7,5 Minuten. Sagte er nicht, er wollte noch eine Warnung über den Lautsprecher gehen lassen? Deine dörflichen Freunde machen dich doch nicht etwa nervös? Nervös? Ich hoffe nur, dass sie keine Fehler machen. Würdest du es nicht für ratsam halten, den Platz um die Leuchtfontäne räumen zu lassen? Wenn du meinst. Ja, ich meine. Auch würde Eile dabei nicht schaden. Hübsch! Die Lichter da hinten in den Baumkronen! Ja, super! Soll das ein Elfenreigen sein? Nein, nein, wir suchen was. Was ist denn? Ich habe gehört, in den Ästen hat sich ein Bankpräsident erhängt. Oh, den schneiden sie jetzt wohl ab? Mon Dieu, das kann nur Olmütz von der Unionsbank sein. Ich muss sofort telefonieren. Lassen Sie mich dort. Ich verstehe Sie nicht, Herzog. Ich bin der Meinung, dass es nur der Fürst Sombrinski gewesen sein kann. Er hatte doch immer solch einen köstlich verwegenen Geschmack. Glauben Sie im Ernst, dass der Fürst Sombrinski sich dazu hergeben würde, irgendwelche billigen Sensationen durch einen Lautsprecher zu blasen? Den Leuten hat es aber sehr gut gefallen, was er sagte. Und warum soll er das nicht zusammen mit dem Marquis arrangiert haben? Da kommt der Marquis, wir können ihn ja fragen. Der Marquis will reden! Er klettert auf den Springbrunnen. Hebt die Hand! Ruhe doch bitte! Ruhe! Meine lieben Freunde, ich muss Ihnen eine Mitteilung machen, die für diejenigen unter Ihnen, denen Ihr Leben lieb ist, von einigem Interesse sein könnte. Um Ihnen etwas Unvergessliches zu bieten, habe ich eine Überraschung vorbereiten lassen, deren Auswirkung schwer zu berechnen ist. In wenigen Minuten kann vielleicht der Park dunkel sein. Und die Leuchtfontäne geht hoch. Stellen Sie sich bitte vor, dass diese Leuchtfontäne Bomben verbirgt. Bomben, die von jener Maske gelegt worden sind, die vorhin über den Lautsprecher zu Ihnen sprach. Hallo, hallo, meinte mich, Herr Marquis. Gehen Sie da runter vom Brunnen. Die Bomben haben Zeitzündung. In 2 Minuten drücke ich auf den Schalter. Blenden Sie die Regie? Wirklich eine aparte Nacht. Bitte, Sie hören es selbst. Räumen Sie also das Feld. Am besten gehen Sie bei den Bäumen in Deckung. Sie, Herr Marquis, machen Sie, dass Sie vom Springbrunnen runterkommen. Ich warne Sie zum letzten Male. Ich bleibe selbstverständlich stehen. Meinen Gästen wünsche ich noch eine anregende Nacht. Und einen Morgen ohne Reue. Sie blöde Patron, glauben Sie vielleicht, ich bringe Ihr Fest nicht, bloß weil Sie sich auf die Pumpe stellen? Es lebe das schönste Fest der Welt. Tusch! Also ich sage Ihnen zum letzten Mal. Einen Tusch will ich hören. Ich drücke jetzt später explodieren die Frösche am Brunnen. Du kannst doch hier nicht allein sprengen. Was kann ich nicht? Soll ich vielleicht warten, bis das Tier passt? Aber du bist ja wahnsinnig, der Marquis. Der Marquis, der wird mitgesprengt. So, in genau 2 Minuten fliegt der Springbrunnen in die Luft. Die Zünduhren laufen. Stell das Ding ab. Los, Paolo, lauf zum Brunnen, stell das ab. Ich denk ja nicht daran. Von mir aus sollen sie alle mitplatzen. Du blöder Idiot. Paolo. Mensch, Paolo, so schlimm war's nicht gemeint. Steh auf, Mistkerl. Schnell, da kommt Barbirolli. Halt. Keine Bewegung. Sie sind wohl nicht verhaftet, so doch gestellt. Meinst du mich? Da von ihresgleichen auf diesem Fest zurzeit nur ein Exemplar zu sehen ist, dürfte eine Verwechslung ausgeschlossen sein. Sie bezieht sich auch auf ihren Kumpan. Oh, nun bricht dir nur nichts ab, Barbirolli. Halt! Gehen Sie voraus, zur Veranda. Falls Sie unsicher sind, ob Sie diesem Wunsch folgen sollten, müsste ich hier dieses Jagdgewehr seinem natürlichen Zweck zuführen. Es ist gespannt und geladen. Und es ist so gut wie ausgeschlossen, dass Sie eine Weigerung überlebten. Vorwärts, Marsch! Und nehmen Sie den anderen mit. Tot oder lebend, äußerte der Herr Marquis. Hallo, Barbirolli, bist du das? Herr Marquis, ich habe mir erlaubt, beziehungsweise ich war freimütig genug. Es sind 5 Minuten um, keine Explosion. Verstehst du das? Die Zünduhren, sagte er, liefen doch schon. Sie liefen in der Tat. Ich hörte es überall am Springbrunnen ticken, aber dann ging das Licht aus. Der Herr Marquis haben, wenn ich mir erlauben darf, das zu bemerken, auch unbeobachtet und im Dunkeln auf dem gewählten Posten ausgeharrt. Der Herr Marquis sind ein Held. Ach, geh. Ich traute mich nur nicht wegzulaufen. Ich hörte, dies sei das Wesen des Heldentums. Aber warum ist nichts passiert? Ich hielt es für zweckmäßig, die Hauptsicherung der Parkbeleuchtung auszuschrauben. Damit standen die Zünduhren still. Barbirolli, du bist ein Genie. Ich bitte mir, diesen Vorwurf zu ersparen. Ich bin Beamter in Ihrem Dienst, Herr Marquis. Was mich im Übrigen auch nicht ruhen ließ, so lange nach den beiden Attentätern zu spüren, bis ich sie gefunden hatte. Wie? Sie befinden sich, Herr Marquis, unter zureichender Bewachung auf der Veranda. Du hast sie erwischt, Barbirolli? Ich darf diesen bescheidenen Erfolg für mich in Anspruch nehmen, vorausgesetzt, dass es erlaubt ist. Barbirolli, du bist ein... Aber das sage ich dir später. Mir fällt etwas ein, das sie bestimmt auf andere Gedanken bringt. Jetzt werden wir ihnen eine Ehre antun, die sie uns mit Haut und Haaren verpflichtet. Danach werden sie gewiss nicht mehr sprengen wollen. Schnell, Barbirolli, bring sie zur Bühne. Zur Bühne, sehr wohl, Herr Marquis. Nur hoffentlich versteht derlei Bagage, dass eine psychologische Niederlage auch eine Niederlage ist. Ach schon, Barbirolli, bring die beiden zur Bühne, aber rasch. Und wie bei jedem Fest, meine Freunde, so wollen wir uns auch diesmal an der Kunst der Verwandlung erfreuen. Wenn ich mich nicht täusche, ist nahezu alles Verwandlung. Von der Schauspielerei bis zum Stoffwechsel. Jedenfalls haben wir, das heißt, ein heimliches Gericht, nach den vollkommensten Kostümen dieses Abends Ausschau gehalten, um sie zu prämieren. Es war bestimmt keine leichte Wahl. Hier hinter diesem Vorhang stehen sie nun. Die beiden, die nicht nur Geschmack, sondern auch Raffinement bewiesen haben. Sie sind willig unserer Aufforderung gefolgt und warten, dass sich der Vorhang öffnet. Vielleicht werden Sie etwas schweigsam sein. Aber das Vollkommene hüllt sich ja gemeinhin in Schweigen. Die beiden attraktivsten Kostüme erhalten zwei kleine Erinnerungspreise. Ein Fischbesteck aus Platin und ein Diamanthalsband, beides gestiftet. Bitte keine Namen! Und so sage ich denn, Vorhang auf! Zeig nicht so die Zähne, Paolo. Ich zeige, was ich will. Und nun möchte ich Ihnen, meine Herren, als eine kleine, aber bleibende Erinnerung Ihre Preise überreichen. So, Paolo, für dich ein Fischbesteck aus Platin und dir, Vincente, das Diamanthalsband. Gib mir die Hand, los, na du, die Hand, macht schon und lächelt, lächelt, redet was, irgendwas. Ich will was reden. Los, Vincente, sag was, schnell. Ja, was soll ich denn sagen? Zwei Sätze, beeil dich, man wartet darauf. Ja, worüber denn? Ne Mensch, nur red schon, sag ihnen die Wahrheit. Es ist eine große Ehre für uns. Was denn, das soll die Wahrheit sein? Halt doch die Schnauze, Mensch. Es ist eine umso größere Ehre für uns, als wir die Preise aus der Hand unseres verehrten Gastgebers empfangen durften. Und was unsere Kostüme betrifft, so dachten wir, dass das Außerordentliche im Einfachen, im Alltäglichen liegt. Und darum sind wir so gekommen. Auf jeden Fall, ohne allen Fisselkram. Ob die Verwandlung gelungen ist, können wir nicht sagen. Aber eines können wir bestimmt behaupten, dass diese Kostüme echt sind. Ja, auch was drunter ist, ist echt. Das, irgendwo, das werden Sie schon noch merken. Jetzt lass mich mal reden, Vincente. Jetzt möchte ich mal was sagen. Hört mal zu! Na, hört doch mal zu! Wisst ihr, was ihr seid? Strichgesindel seid ihr! Ja, lacht nur so blöd! Lacht nur! Seht euch nur mal an, wie ausgestopft rennt ihr rum! Masken habt ihr auf, damit ihr euch nicht langweilt, wenn man eure doofen Gesichter sieht! Weil es keiner von euch mehr aushält, weiß ich selbst, müsst ihr immer auf Achse sein, immer rein ins Vergnügen, nur nicht raus. 2 Stunden allein und schon seid ihr reif für die Nervenklinik. Ja, lacht nur. Ihr wisst ja nicht mal, worüber ihr lacht. Gar nichts wisst ihr. Soll ich euch mal was sagen, was ihr braucht? Richtige Unterhaltung braucht ihr. Und wisst ihr, was das ist, diese richtige Unterhaltung? Arbeit! Arbeit ist das! Ach, sowas Doofes. Seid doch mal still! 60 Stunden im Steinbruch oder in den Bleiminen drüben in Tuntasola. Ich meine das ernst, ihr aufgeblasenen Frösche. Glaubt ihr, ich habe Angst vor euch? Ich weiß, wovon ich lebe. Ich kann das jedem sagen. Aber ihr habt Angst, wenn man euch danach fragt. Ja, wenn ein schlechtes Gewissen jucken würde, dann müsstet ihr euch den ganzen Tag kratzen. Ja, auch du da hinten, du Pascha oder was du sonst bist. Hört auf mit dem blöden Lachen. Nicht mal die Wahrheit kann man denen sagen. Die lachen einfach. Was macht man denn da, Vincente? Wenn die Wahrheit hören, dann lachen die bloß. Diese Doofkeppe. Warum ziehst du dich zurück, mein Freund? Ich kann es nicht mehr ertragen. Was? Die Art, wie sich deine Gäste unterhalten lassen? Warum sollen sie erschrecken, wenn man ihnen die Wahrheit sagt? Nicht einmal die Wahrheit nehmen sie ernst. Ja, mein Freund, verdient die Wahrheit überhaupt ernst genommen zu werden? Und wer könnte das auf die Dauer ertragen? Und sei nicht ungerecht. Hör doch, wie sie sich amüsieren. Ich bin enttäuscht, Maxwell. Dann darf ich dir gratulieren. Bei der Inflation von Täuschungen heutzutage sind Enttäuschungen hoch im Kurs. Man muss Enttäuschungen schon bei Tage mit der Laterne suchen. Ach, gib dich nicht so tiefsinnig, Maxwell. Ich bin enttäuscht über alles und besonders über meine beiden Attentäter. Sie wollten das Fest sprengen. Zuerst war ich ein wenig besorgt, aber jetzt Ich wünschte, Sie hätten es getan. Du kannst nicht erwarten, dass Sie zuverlässiger sind als wir, mein Freund. Ich verstehe, was in Ihnen vorging. Sie erlagen einfach der Faszination der Verschwendung. Sie wurden in die Rolle der Teilnehmer gedrängt. Das hat Ihre Absichten geändert. Alles ist nur Ankündigung geblieben. Nichts ist geschehen. Was hätte geschehen sollen? Nun, was? Die Sprengung? Soviel ich weiß, ist die Hauptleitung ausgeschaltet. Aber nicht die Reserveleitung. Dort. Der Schalter. Meine gutbürgerliche Vernunft empfiehlt mir, dir davon abzuraten, mein Lieber. Warum willst du dein eigenes Fest sprengen? Du hast deinen Gästen Freude genug geliefert. Aber nicht genug Schrecken. So. Die Sache läuft. Freuden sind langweilig geworden. Was uns noch Kurzweil verschaffen kann, das sind ein paar annehmbare Katastrophen. Dein Zynismus wird schamlos. Nein, Maxwell, mein Zynismus ist eine besondere Art der Scham. Stell das Ding wieder ab. Jetzt finde ich zu viel Gefallen an der Idee. Was versprichst du dir davon, wenn die Brunnenfrösche in die Luft fliegen? Dass ihnen mein Fest etwas bietet, das sie ernst nehmen müssen. Wie lange dauert's noch? Ich weiß nicht. Ob es ratsam ist, sich die Ohren zuzuhalten? Keine Ahnung. Denn vorsichtshalber werde ich das Glas aus dem Auge nehmen. Es muss jeden Augenblick losgehen. Schade, dass wir nicht mitzählen können. Man hat mehr von einem Unglück, das pünktlich erwartet werden darf. Das war's. Ja. Wie fühlst du dich jetzt? Besser. So. Das nehmen Sie endlich ernst. Schließ nur ruhig das Fenster. Das ist die Stille nach dem Sturm. Na und jetzt? Wollen wir jetzt hinausgehen, du kleiner Nero? Wenn du schon dein eigenes Fest sprengst, dann musst du auch sehen, was du angerichtet hast. Herr Marquis, ja. Da ich keine Ursache habe, an der Aufmerksamkeit meiner Augen zu zweifeln. Und da ich fernerhin mit Sinnen ausgestattet bin, die wahrnehmen, was vor sich geht. Gut, Barbie Rolli, aber nun das Prädikat. Nun denn, Herr Marquis, es hat stattgefunden, was wir Grund hatten zu befürchten. Endlich. Während einer dieser Burschen die Herrschaften mit gewöhnlichsten Beleidigungen unterhielt. Herr Marquis, sagten endlich? Ja, endlich. Ja, aber sag schon, was ist passiert? Als die Brunnenfrösche mittels der Teufelsmaschinerie explodierten, Splitter, wie es wohl sein muss, hierhin flogen und dorthin. Gottlob ist niemand wesentlich verletzt. Als Geräusche zu vernehmen waren, die lediglich für die groben Trommelfälle von Militärs wohlklingend sind, da brach unter den Gästen ein unvermuteter Jubel los. Da hast du's, mein armer Freund. Und weiter? Die Gäste drängten zum Brunnen, um, wie eine Stimme zu verstehen gab, die Quelle des Amüsements zu suchen. Wofern Heiterkeit einen Siedepunkt haben kann, jetzt ist er erreicht. Und Vincente? Und Paolo? Betroffenheit lag auf ihren Gesichtern, als die Explosion erfolgte. Dann versuchten sie, angetrieben von ihrem miserablen Gewissen, zu fliehen. Allein die Gesellschaft hob sie auf die Schultern und feierte sie in triumphaler Weise. Der gegenwärtige Augenschein spricht dafür, dass sie die erklärten Helden des Festes sind. Soll ich das Jagdgewehr zücken auf jene Individuen, die sich unterstanden haben, das Fest zu sprengen? Ich habe mich unterstanden, Barbie Rolli. Ich selbst habe die Frösche gesprengt. Herr Marquiam? Mit einer Hand? Ja, Barbie Rolli. Zumindest anatomisch gehört diese Hand wohl zu mir. Und nun leg dich schlafen. Darf ich angesichts gegebenenfalls... Nein, geh jetzt, Barbirolli, tu nichts mehr, weder gegebenenfalls noch gegebenenunfalls. Geh, hörst du. Wohin wünschen Sie mich? Zum... Natürlich nicht, Barbirolli, geh schlafen. Gut denn, so werde ich, wie der Herr Marquis es wünschen, auch im Schlaf auf dem Posten sein. Tja, so geht's, mein Freund. Je näher die Katastrophe, desto angenehmer sind die Feste. Dynamit ist ein Witzwort geworden. Eine Sprengung ist die beste Volksbelustigung. Und das macht dich so schwermütig. Der Jubel ist ein Missverständnis. Nicht nur Ihr Jubel, mein Freund, aber lass ihn, lass uns allen doch die Missverständnisse. Was könnten wir noch ohne sie tun? In einer Aufnahme des Nordwestdeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1955 brachten wir Das schönste Fest der Welt, ein Hörspiel von Siegfried Lenz. Es sprachen der Marquis Richard Münch, Barbirolli Fritz Schröder-Jahn, Vincente Heinz Reinke, Paolo Ludwig Linkmann, Mrs. Fletcher Margit Weiler, Barbara Gisela Pelzer, Baron Cockpit Erwin Linder, Oppelsheimer Heinz Klevenow, Herzog Werner Hessenland und Herzogin Ida Ehre und viele andere. Musik Hans-Martin Majewski, Regie Hans Gertberg.